KZ. Ich ziehe Maßen, die Herz rasen lässt. Stiftung, Ware, Gift, Nase, Kukusch, Hase, was willst du haben? Stiftung, Ware, Gift, Nase, Kukusch, Hase, was willst du haben?